Because a friend you choose, so you don't choose a friend that you don't get on. Einen Freund suchst du dir aus, du suchst dir keinen Freund aus, mit dem du nicht klarkommst. Into the family of God you are born into. Aber in die Familie Gottes wirst du hineingeboren. So we have to learn something very important. Wir müssen also etwas sehr Wichtiges lernen. As members of the household of God or as members of the family of God. Als Mitglieder des Hauses Gottes oder als Mitglieder der Familie Gottes. Have to pursue relationship with one another. Müssen wir Beziehungen zueinander pflegen. Now, I understand, of course, that we cannot be in a relationship with every Christian in the world. Ich verstehe natürlich, dass wir nicht mit jedem Christen auf der ganzen Welt eine Beziehung haben können. That's an impossibility. Das ist unmöglich. You cannot even walk in a relationship with 1,000 people in this world. Du kannst nicht einmal mit 1,000 Menschen auf dieser Welt eine Beziehung pflegen. You can't. Das geht nicht. But you have to have the attitude to love every single one of your brothers and sisters, no matter where in the world they are. Aber du musst die Einstellung haben, jeden einzelnen deiner Glaubensgeschwister zu lieben, egal wo sie auf der Welt sind. But with the ones that are near you, the ones that are together in the same local place. Aber mit denen, die in deiner Nähe sind, mit denen du am selben Ort zusammen bist. You have to pursue this relationship. Sollst du diese Beziehung pflegen? We have to encourage one another as family members. Wir sollen uns als Familienmitglieder gegenseitig ermutigen. Yeah. Look, in Galatians Paul said we have to have especially the attitude of do good to one another. Schau, im Galaterbrief sagt Paulus, wir sollen die Einstellung haben, einander Gutes zu tun. Think about it. Denk darüber nach. We have to learn to do good to one another. Wir sollen lernen, einander Gutes zu tun. It's very interesting that in Galatians Paul says this. Es ist sehr interessant, dass Paulus in diesem Galaterbrief sagt. We should never become tired of doing good. Er sagt, dass wir nicht müde werden sollen, Gutes zu tun. So, should a Christian be known for the good things he does? Sollte ein Christ also für die guten Dinge, die er tut, bekannt sein? Yes. Ja. Think about it. Denk mal darüber nach. You know, Christians so many times they've made their Christianity a personal thing. Christen machen Christsein so oft zu ihrer persönlichen Sache. I believe it's wrong. Ich glaube, das ist falsch. Then Christians go to this other extreme and say, oh, everything is by faith, not by works, I don't have to do any good works. Viele Christen fallen ins andere Extrem und sagen, ach, alles kommt durch Glauben und nicht durch Werke, ich muss keine guten Werke tun. No. I live in Brazil. Wisst ihr, ich lebe in Brasilien. In Brazil, the Spiritists are known for the good works. In Brasilien sind die Spiritisten für ihre guten Taten bekannt. That's part of the religion. Das ist Teil ihrer Religion. And I was sitting on the airplane once. Einmal saß ich im Flugzeug. And when I ever get on the plane, I always ask the Holy Spirit if he wants me to speak, to let me know. If not, I just read my Bible, rest, do whatever. Immer wenn ich in ein Flugzeug steige, bitte ich den Heiligen Geist, wenn er will, dass ich rede, möge er es mir sagen. Wenn nicht, lese ich einfach in der Bibel, ruhe mich aus oder mache sonst was. You know, so I don't get on the plane and out of religious duty I have to evangelize. Ich steige nicht ins Flugzeug und meine, dass ich aus religiöser Pflicht evangelisieren muss. No. Nein. But if he tells me yes, I do. If he tells me no, I just do whatever I want. Wenn er es mir sagt, mache ich es. Wenn nicht, dann tue ich das, worauf ich Lust habe. Sitting on the plane and there was a Brazilian, a Japanese Brazilian sitting next to me. Ich war also im Flugzeug und neben mir saß ein gebürtiger Japaner aus Brasilien. Actually, he lived in Catalan. Genau genommen kam er aus Katalon. Yeah, yeah, yeah, and he was a very, very wealthy businessman. Er war ein sehr wohlhabender Geschäftsmann. And I felt that I should talk to him. Ich spürte, ich sollte mit ihm reden. And you should have seen the shock on his face. Du hättest sein schockiertes Gesicht sehen sollen. When he found out that I'm a missionary and I'm building orphanages. Als er herausfand, dass ich ein Missionar bin und Waisenhäuser baue. I deeply care for the messed up and abused children in Brazil. Und dass mir die misshandelten und missbrauchten Kinder in Brasilien sehr am Herzen liegen. Er fragte mich, mit welcher Organisation ich zusammenarbeite. So I told him we founded our own association, Brazilian Kids Care. Also erzählte ich ihm, dass wir unseren eigenen Verein Brazilian Kids Care gegründet haben. Er fragte mich, ob ich irgendetwas mit einer Gemeinde zu tun hätte. I told him, yes. Ja, sagte ich. He asked the name of it. Er fragte mich nach ihrem Namen. A very, very large church in Brazil. I mean, not. It depends where you are from. Eine ziemlich große Gemeinde in Brasilien. Ich meine, es kommt darauf an, wo du herkommst. In der Stadt, von der aus wir geflogen sind, waren es etwa 20.000 Menschen. In 10 buildings spread out. Und 10 Gebäude, die über die ganze Stadt verteilt sind. The guy heard of the church. Der Typ hat von dieser Gemeinde gehört. He was a Spiritist. Er war ein Spiritist. You should have seen the shock on his face. Du hättest sein schockiertes Gesicht sehen sollen. When I told him I'm part of the church. Als ich ihm sagte, dass ich Teil dieser Gemeinde bin. Do you know what he said? Weißt du, was er sagte? He said, I had no idea that this church cares for the poor. Er sagte, ich wusste nicht, dass diese Gemeinde sich um die Armen kümmert. I had no idea that this church wants to build orphanage. Ich wusste nicht, dass diese Gemeinde Waisenhäuser bauen will. I didn't know. Ich wusste es nicht. And I have to say, actually, the church doesn't. That's something I'm doing. Und ich musste tatsächlich zugeben, das macht nicht die Gemeinde, das mache ich. Our association has nothing to do with the church. Unser Verein hat nichts mit der Gemeinde zu tun. You know, I became sad. Und weißt du, das machte mich traurig. Because here in Brazil, the Spiritists are known for the good works, but the Christians are not. Denn hier in Brasilien sind die Spiritisten für die guten Taten bekannt, aber die Christen nicht. I mean, in general. Ich meine, das im Allgemeinen. Am I judging this wrong, Daniel? Beurteile ich das falsch, Daniel? Not a moment, huh? It made me really sad. Es macht mich wirklich traurig. Think about it. Denk mal darüber nach. Paul said we must never stop doing good, especially to the members of the household of faith. Paulus sagte, wir sollen nie aufhören, Gutes zu tun, vor allem an den Glaubensgenossen. Christians must be known for the good they do, especially to one another. Christen müssen für das Gute bekannt sein, das sie vor allem untereinander tun. Because Christians are a family. A family doesn't care for its members is a very dysfunctional family. Christen sind nämlich eine Familie. Eine Familie, die sich nicht um ihre Glieder kümmert, ist eine sehr gestörte Familie. Look at Ephesians 2, verse 18. Schau dir Epheser 2, Vers 18 an. For through him, through Jesus, we have both access in one spirit to the Father. Denn durch Jesus haben wir beide in einem Geist Zugang zum Vater. So then you are no longer strangers or aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. So we are members of the family of God. So the church is a family. Wir sind also Mitglieder der Familie Gottes. Die Gemeinde ist also eine Familie. So if we truly are a functional church where God desires it. Wenn wir also wirklich eine funktionierende Gemeinde sind, wie Gott sie sich wünscht. I understand that Daniel is part of the same family as I, and therefore I need to care for him. Verstehe ich, dass Daniel Teil derselben Familie ist wie ich und ich mich deshalb um ihn kümmern muss. Do you know? Weißt du? Except from some exceptions. Von einigen Ausnahmen abgesehen. But in general, and I understand I'm generalizing. Right. Im Allgemeinen, und ich weiß, dass ich verallgemeinere. But in generally, the family bonds are stronger than the bonds among the brothers and sisters in Christ. Im Allgemeinen sind die Familienbande stärker als die Bande zwischen Brüdern und Schwestern in Christus. I don't believe this is right. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Now, should you have a strong relationship with your natural birth family? Of course you should. Sollten wir also eine enge Beziehung zu unserer natürlichen Familie haben? Natürlich sollten wir das. But listen, aber hör zu. You also should have a strong relationship with your brothers and sisters. They are your family. Du solltest auch eine enge Beziehung zu deinen Brüdern und Schwestern haben, denn sie sind deine Familie. I understand this has been abused. I understand. Ich verstehe, dass dies missbraucht wurde. Ich verstehe das. Aber die Antwort auf Missbrauch ist niemals nichts zu tun oder in ein anderes Extrem zu fallen. Man muss es richtig machen. I know I've heard of stories where somebody wanted to celebrate the birthday of a brother, a sister, a uncle, a aunt, another family member. Ich weiß, ich kenne Geschichten, in denen jemand den Geburtstag eines Bruders, einer Schwester, eines Onkels, einer Tante oder eines anderen Familienmitglieds feiern wollte. And the pastor told him, you're not allowed to do that. You have to be in the meeting on Sunday. Der Pastor aber sagt, du darfst das nicht. Du musst am Sonntag in die Versammlung kommen. Of course that's very wrong. Natürlich ist das sehr falsch. But you know, it is also very wrong that we don't even care for our brothers and sisters who are brothers and sisters in Christ. Aber es ist auch falsch, wenn wir uns nicht um unsere Geschwister kümmern, die ja unsere Brüder und Schwestern in Christus sind. Secondly, zweitens, the church is also a building or a structure, as the Bible says. Die Gemeinde ist auch ein Gebäude, ein Bauwerk, wie die Bibel sagt. Look at Ephesians 2, verse 19. Schau dir Epheser 2, Vers 19 an. You know what's very interesting? Weißt du, was sehr interessant ist? The church is a building, but the building is not the church. Die Gemeinde ist ein Gebäude, aber das Gebäude ist nicht die Gemeinde. You know, the building we go to, that's not the church. Das Gebäude, in das wir gehen, ist nicht die Gemeinde. Yet the church is a building. Dennoch ist die Gemeinde ein Gebäude. Let's look at this beautiful, beautiful passage in Ephesians chapter 2, verse 9. Schauen wir uns diese schöne Stelle in Epheser 2, Vers 19 an. Then you are no longer stranger and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Isso é da família de Deus. Built on the foundation of the apostles and prophets. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten.